Wir bringen heute das Krimi-Hörspiel Kottan ermittelt von Helmut Zenker. 1974 schrieb der österreichische Autor eine groteske Kriminalgeschichte um den Wiener Polizeimajor Adolf Kottan. Doch kein Verlag wollte Zenkers Krimi drucken. Unbeirrt arbeitete er das Manuskript in ein Hörspiel um. Die Radiosendung Kottan ermittelt im Frühjahr 1976 war ein großer Erfolg. Noch im selben Jahr folgte die Fernsehpremiere im ORF. Die Parodie sämtlicher Krimi-Klischees, das chaotische Personal, der ewig mit dem Kaffeeautomaten kämpfende Polizeidirektor trafen den Nerv des Publikums. In seinem ersten Fall soll Kriminalkommissar Kottan den Mord an der Pensionistin Gerda Klenner aufklären. Allerdings ermitteln Kottan und sein Assistent am falschen Ort und verdächtigen die falschen Leute. Noch einmal einen schönen Abend. Wir melden uns jetzt kurz nach 23 Uhr ein zweites Mal, um Ihnen die ersten vorliegenden Reaktionen auf die von uns in der Abendsendung präsentierten Fälle mitzuteilen. Vorher noch, wie immer, darf ich Ihnen unseren heutigen Mann des Monats vorstellen. Es ist heute Oberpolizeirat Adolf Kottan vom Morddezernat der Wiener Sicherheitsdirektion. Ich begrüße Sie im Namen der Zuschauer, Herr Kottan. Guten Abend. Guten Abend. Heute wollen wir die Arbeit des kompletten Wiener Morddezernats würdigen, das auf eine stolze Bilanz verweisen kann. Im Vorjahr wurden von 23 verübten Morden 23 aufgeklärt. Darf ich zunächst noch ein bisschen was Privates über Sie sagen? Ja, bitte. Sie sind 54. Ja. Verheiratet seit 30 Jahren. Seit 32, bitte. 32, bitte. Und ein Kind ist da, ein Bub. Das heißt natürlich, es ist jetzt kein Bub mehr, sondern es ist ein junger Mann, der ebenfalls bereits im Polizeidienst tätig ist. Ich wollte fragen, auf was führen Sie es zurück, dass die Aufklärungsrate beim Kapitalverbrechen Mord im letzten Jahr so hoch war und auch heuer noch ist? Naja, also, das hat zwei Ursachen, möchte ich sagen. Also, ein Grund ist, dass es ja bei uns also eigentlich kein übermäßig organisiertes Verbrechertum gibt. Ich meine, also zumindest keines in Bezug auf Mord. Die meisten Morde geschehen aus Eifersucht oder aus Verzweiflung. Ne, und so. Und die Motive und folglich auch die Täter sind ziemlich schnell zu eruieren. Aber bitte, der zweite Grund ist bestimmt die ausgezeichnete Zusammenarbeit in unserer Abteilung. Ja, und als altem Hasen möchte ich Ihnen noch eine besondere Frage stellen. Es halfen sich, und zwar nicht nur bei uns, es halfen sich die Behauptungen, dass die Sicherheitsverhältnisse ununterbrochen schlechter werden. Ja, also da muss ich zunächst einmal ganz energisch sagen, es stimmt einfach nicht. Wien ist eine sichere Stadt. Wien hat immer noch fast 100 Wachzimmer im ganzen Stadtgebiet. Paris zum Beispiel hat nur noch 46. Ne? Im Übrigen, also das will ich nur sagen, dass nämlich bei uns fast ein Drittel aller Verbrechen der Diebstahl von Zeitungen am Sonntag ist. Herr Kottan, es tut mir sehr leid, aber unsere Zeit ist schon wieder um. Ich bedanke mich sehr für Ihr Kommen. Auf Wiederschauen. Wiederschauen. Und ich gebe gleich weiter zum ZDF. Kottan ermittelt. Kriminalhörspiel von Helmut Zenker. Regie Georg Madeja. Ruhig, Rolfi, ruhig, sag ich. So sitz endlich. Da schau, ein Briefträger. Grüß Ihnen, was wollen Sie denn? Persönlich gar nichts. Die Renten sind zum Austragen, wie jedes Monat. Am Nachmittag? Da stehen Sie lieber zeitiger auf. Arbeitslos war ich am Vormittag auch nicht, aber zuerst kommt immer noch mein eigener Zustellrayon dran. Der Bellinger, was der normale Zusteller ist, der ist krank. Na, weiß eh. War ja am Vormittag schon ein Student da mit der gewöhnlichen Post. Eben, der Student wollte die Verantwortung fürs Rentengeld nicht übernehmen. Hm. Jetzt trage ich die Renten eben für den Bellinger aus, obwohl ich da eigentlich gar nicht zuständig bin. Mhm. Was habe ich denn da? Gertrude Klenner. Ist das schon im ersten Stock oben oder noch im Parterre? Na, den Gang nach vorne, die letzte Tür, bei der müssen Sie aber ordentlich pumpern, die hört schlecht. Die Klingel ist auf jeden Fall hin. Die kann man drehen wie ein Windradl. Ich hab Ihnen ja gesagt, pumpen müssen's. Wer nix ist und wer nix kann, geht zur Post und Eisenbau. Es ist ja viel zu wenig, nehmen's den Fuß. Die Tür kann ich nicht einschlagen. Warten's. So, warten's ein bisschen. Ja? Na, da kommt bestimmt die Frau Schwab, die geht manchmal für die Kleiner einkaufen. Ist was? Ja, die hört schon wieder, wenn nix, die alte Kleiner. Haben Sie sie heute schon gesehen? Nein, ich war heute noch gar nicht herunten. Gerade wollte ich zum Fleisch hauen. Aber nicht nachlassen mit dem Klopfen. Zaus ist. Sie muss ja zaus sein. Weil das Licht brennt. Da schauen Sie. Da sieht man es auf dem Türstaffel. Ja, was soll ich denn machen? Doch die Tür eintreten? Also in mein Haus aber bestimmt nicht. Und dann schreibe ich halt einen Zettel, sie soll sich das Geld auf dem Postamt holen. Ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Ja, vielleicht hat sie das Fenster auf die Gassen offen. Wenn sie im Zimmer zur Gassen ist, hört sie nie was. Aha. Wissen Sie wenigstens, welches Fenster? Freilich. Aber die Hausmeisterin auch. Also, na dann schauen wir halt einmal. Da ist das Fenster. Ja, ist ja wirklich offen. Wenn Sie mal die Taschen halten würden, einen Moment. Danke, Frau Matula. Ja. Ich steige einmal hinauf. Ja. Na? Na, so sehen Sie was? Ja. Ja, und was? Da liegt wer am Boden. Der Frau ist, glaube ich, schlecht geworden. Hat wer im Haus ein Telefon? Im Haus nur der Architekt Lustig, im zweiten Stock. Ne, aber der ist ja bestimmt nicht so aus. Ah, beim Fleischhauer können Sie telefonieren, beim Fleischhauer. Gleich ums Eck, beim Mannschiebel. Na gut, dann geh ich anruf. Sie haben doch auch von nichts Ahnung. Der Lustig ist doch kein Architekt. Was dann? Was er wirklich ist, weiß ich auch nicht. Jeder im Haus sagt, dass er Architekt ist. Die ist hin, die Kleiner. Warum? Das denke ich mir. Ach so? Die Rettung muss jeden Moment da sein. Wir sollen bei der Wohnungstür warten. Gibt's einen Schlüssel zur Wohnung von der Kleiner? Sicher, den hat die Kleiner selber. Einen zweiten gibt's nicht? Manche Leute haben doch ihren zweiten Schlüssel beim Hausbesorger. Also ich bewahre jedenfalls keinen Schlüssel von den Parteien im Haus. Das ist zum Verstehen. Niemand wird Ihnen freiwillig seinen Schlüssel geben. Wissen Sie was? Gusch. Ja, gehen wir trotzdem ins Haus. Wir sollen bei der Wohnungstür warten. Hallo, warten's. Wer ist denn das? Da sehen Sie es nicht selber? Das ist die Kleiner? Doch nicht die Kleiner. Jugoslawin ist das, die jeden Tag da aufräumt. Oder fast jeden Tag. Im ganzen Haus wohnen schon mehr Jugoslawen als Wiener. Wie im tiefsten Balkan. Aha, aber die hat einen Schlüssel. Sicher hat sie einen Schlüssel. Du verstehst Deutsch? Ja, ich... So, lass uns mir mal schauen. Das wirklich hin. Ja, da können Sie die Funksteife auch gleich verständigen. Das ist nicht von einem Lagsturm. Was? Erstochen. Erstochen? Mit einem Schraubenzieher. Na, servus, Kaiser. Sind Sie von der Rettung? Ja, was gibt's? Ja, Frau Doktor, das will ich gerade Sie fragen. Was ist jetzt? Ist die Frau, die Kleine, bestimmt tot? Ganz bestimmt ist die tot. Ja, Sie müssen wissen, ich bin hier der Briefträger und heute werden die Renten austragen. Na und? Ja, ich meine, Sie dürfen mich nicht missverstehen. Ich muss nur ganz sicher wissen, dass die Kleine tot ist. Ich muss mich darauf verlassen können. Ist sie nämlich nicht tot, wird ihr die Postanweisung von ihrer Renten ins Spital nachschicken. Ich verstehe Sie schon. Ja, Sie müssen nicht klar, mich wüsse ärgern oder absichtlich aufhalten. Ich frage Sie also noch einmal, besteht hier noch eine Zustellbarkeit? Nein, bestimmt nicht. Gut. Der Kotan vom Mord muss jeden Augenblick da sein. Was red ich, da kommt er sowieso schon. Also geht's auf Zeiten, Herrschaften, macht's Platz. Muss ich erst den Hund holen? Der kriegt aber von mir sofort einen Tritt. Da, Herr Oberpolizeirat, da hinein. Danke, auch uns steht jetzt schon. Na, wo ist jetzt die Leiche? Im Zimmer, auf dem Teppich. Fotografiert ist schon. Erstochen. Über die Tatzeit kann man noch nichts Genaues sagen. Das vorläufige Protokoll hat die Funkstreife. Den Schraubenzieher, ich meine die Mordwaffe, hat ebenfalls die Funkstreife. Sonst ist nichts verändert worden. Gibt's was Auffälliges? Bis jetzt nicht. Wer hat die Tote gefunden? Na, eigentlich gleich vier. Eine Frau Schwab aus dem zweiten Stock, die Hausbesorgerin, der Briefträger und der Jugoslawin, die zum Aufräumen kommt. Bajewitsch heißt die. Der Briefträger, den haben wir weiter zustellen lassen, weil der hat uns die Ohren vollgejammert, dass er sonst mit der Zustellung nicht fertig wird. Ja, in Ordnung. Also, bringst mir zuerst die Hausbesorgerin und dann die Schwab, die Jugoslawin, nehmen wir mit. Jawohl. Ergänzt, Frau Matula, sagen Sie mir auch Ihren Vornamen. Karin. Karin Matula. Danke. Ich wohne seit 68 in der Hausbesorgerwohnung. Seit 71 allein. Mein Mann ist weg. Die Kinder sind seither im Heim. Sie wohnen also ganz allein in der Hausmeisterwohnung? Ganz allein nicht. Einen Hund habe ich jetzt. Den Rolfi. Und die Glenna? Wie lange ist die schon im Haus? Das weiß ich nicht. Da bin ich ehrlich überfragt. Immer schon, glaube ich. Also, sie hat auf jeden Fall schon hier gewohnt, als Sie den Hausbesorgerposten übernommen haben. Ja. Was können Sie mir denn über die Glenna sagen? Mein Gott. Nicht viel. Sie ist ja fast nicht aus ihrer Wohnung rausgekommen. Wie ein Schneck. Gerade aufs Klo ist gegangen und den Zins hat's gezahlt. Früher. Na ja, jetzt wird der Zins schon seit ein paar Monaten mit mir Lagschein überwiesen. Haben Sie einen Verdacht? Ich meine, wer oder warum? Ja, also, wer nicht. Aber warum? Ach so? Mhm. Die hat viel Geld gehabt, die alte Kleiner. Was? Von ihrer lächerlichen Renten? Gehen's. Ja, hat sie auch gekriegt, nachdem ein Mann vor ein paar Jahren gestorben ist. Der Kleiner gehören zwei Häuser im 22. Bezirk in Stadlau. Geh, Schrabe. Ja? Ich kümmere dich einmal darum. Die Kleiner soll Besitzerin von zwei Häusern im 22. gewesen sein. Ja, sofort. Sie war also meistens allein, sagen Sie. Das habe ich nicht gesagt. Das kann ich auch gar nicht sagen. Sie hat ja oft Besuch gehabt. Von Parteien im Haus? Nein. Die Jugoslawen sind bei ihr ein- und ausgegangen. Welche Jugoslawen? Ihre Jugoslawen. Na, die bei ihr in den Häusern gewohnt haben. In Stadlau. Sie hat ihre Häuser da draußen also als Fremdarbeiterquartiere benutzt? Ja. Und das weiß ja jeder im Haus. Frau Schwab, Sie sind 51, verheiratet mit einem Bundesbahnbediensteten, nicht berufstätig. Ja, das stimmt alles. Sie wohnen? Im zweiten Stock auf Tür Nummer 17. 17. Ist das wichtig? Auf jeden Fall ist notwendig. Ja, rennen Sie nur drauf los, Frau Schwab. Auf Befehl wird das nix. Also Sie sind, habe ich jedenfalls gehört, für die Kleiner regelmäßig einkaufen gegangen. Ja, schon, aber in letzter Zeit nicht mehr so oft. Die Kleiner hat nämlich immer öfter die Jugoslawin geschickt. Die auch immer zum Aufräumen gekommen ist. Hm. Wissen Sie, Frau Schwab, dass die Kleiner zwei Häuser in Stadlau hat? Gehabt hat. Das weiß doch jeder. Also, wohnt die Jugoslawin, die statt Ihnen da immer einkauft hat, in einem der Häuser in Stadlau? Ja, sicher weiß ich da nichts. Ich nehme es aber an. Weil aus unserem Haus ist sie nicht. Obwohl bei uns im Haus auch schon genug Jugoslawen wohnen. Das riecht man ja. Irgendwie, da stinkt es im ganzen Haus nach Gemüse oder nach Schlägerwitz. Die machen alles mit Schlägerwitz. Kochen und Stiegen aufwaschen wahrscheinlich auch. Kennen Sie die Häuser der Kleiner? Nein. Ich war nie da draußen. Die Kleiner selber ja auch nur selten. Die hat dazu ihre Leute gehabt. So, Frau Schwab, wissen Sie, ob die Kleiner Geld gehabt hat? Ich meine so in der Wohnung, Sparkassenbücher oder sowas. Ich glaub schon. Haben Sie nichts gefunden? So, das ist jetzt der Herr Lustig, der im ersten Stock wohnt und der vorher nicht anzutreffen gewesen ist. Ja, Sie sind berufstätig? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Wissen Sie schon, was passiert ist? Ja, Ja, ich bin informiert. Ja, in sowas ist sie recht tüchtig, die Hausbesorgerin. Die Frau Matula? Ja, ja. Ja, also wir werden Sie nicht lange aufhalten. Ich frage Sie das Gleiche wie die anderen im Haus auch. Haben Sie die Kenner gekannt? Ja, schon. Aber kennen ist eigentlich schon zu viel gesagt. Ich weiß, wie sie ausgeschaut hat. Aber näher haben Sie nie was mit ihr zu tun gehabt? Nein, näher nicht. Ist Ihnen eigentlich bekannt, Herr Lustig, dass der Klenner zwei Häuser in Stadlau gehört haben? Nein, die war Hausbesitzerin? Ja. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, allerdings, ich wohne noch nicht lang da. 2 Jahre waren es im letzten Monat. Die meisten Leute im Haus sagen, Sie sind ein Architekt. Na, was sind Sie wirklich? Architekt? Nein, wir haben recht. Nein, Vermögensberatung, Vermögensbildung, so. Investitionssachen und so weiter. Ja, ja, ich verstehe schon. Danke, Herr Lustig. Lass die Tür offen. So muss ich das immer extra sagen. Ja. Ist ja schon offen. Jetzt habe ich die Sekretärin erst seit 3 Wochen. Jetzt schaue ich auch drauf, dass sie was zum Tun hat. Sonst nehmen wir es wieder weg. Also das vorläufige Ergebnis ist wirklich nicht viel mehr als ein Dreckschramme. In der Mappen kann man noch nicht einmal blättern. Ja, immerhin haben wir gestern mit fast allen gemeldeten Bewohnern des Hauses gesprochen. Ja, das weiß ich ja selber. Ne? Nur die direkte Nachbarin der Kleiner, die müssen wir noch erwischen. Die war gestern nicht, um die Burg anzutreffen. Das erledigen wir noch zuerst. Wie heißt denn die gleiche? Den Zettel wieder. Kucharik Ernestine. Ah, richtig, danke, ja. Die wird zuerst noch interviewt. Mhm. Und dann? Ja, dann haben wir alle durch und fahren nach Stadlau. Ist noch irgendwas in der Wohnung gefunden worden? Ah, ja. Ziemlich viel nicht gebrauchte Wäsche. Zum Teil noch mit Preisschildern dran. Vor allem Unterwäsche und Nylonstrümpf. Sowas ist recht häufig. Bei älteren Frauen, die lassen solche Sachen oft jahrelang liegen und rühren es nicht an. Unterwäsche? Na, gerade Unterwäsche. Das weiß ich doch von meiner Mutter. Genau dasselbe. Glaubst, die hat die Sachen von Weihnachten 72 schon einmal angehabt? Also, das wird nicht so einfach sein mit den Jugoslawen, die bei der Kleiner angeblich ein- und ausgegangen sind. Ja, was ja auch kein Wunder ist. Immerhin wohnen fast, ich glaube, 60 Jugoslawen in ihren 2 Häusern. Na, Wunder ist das keines. Du hast recht. Was ist denn mit der Dolmetscherin? Na ja, ist schon bestellt. Abteilung 3, Gruppe Kotta, ja? Wer ist denn? Die Frau Doktor. Herüberlegen. Ja, guten Morgen. Also, was ist los? Ja? Ja? Schon wieder so eine schlechte... Ja, jetzt verstehe. Ja? Ja? Ja? Ja? Ja, danke. Das ist vielleicht eine Verbindung. Da sitzt die Ärztin 2 Stockwerke unter mir im gleichen Haus und ich verstehe sie so schlecht, als würde ich nach Tunesien telefonieren. Wann haben Sie denn mit Tunesien telefoniert? Noch nie, so stelle ich mir das aber vor. Ne? Also, was hat's denn gesagt? Du wirst staunen. Die Kleine ist erstochen worden. Ja. So wie ich das selber gesehen. Na Moment, lass mich ausreden. Jetzt kommt's ja erst. Die Kleine hat kurz vor ihrer Ermordung noch Geschlechtsverkehr gehabt. Ne? Was sagst du jetzt? Die alte Dame? Frau. Ist das sicher? Ja, ganz sicher. Na, Schramme? Fangst jetzt langsam an zum Denken? Das hätte man da gleich merken können. Eine ordentliche Frau in dem Alter hat Kreiselstrümpf, keine Nylon. Fräulein Tomanovic? Ja? Ein Kaffee. Sofort. Kaffee kochen kannst besser als Maschinenschreiben. Ja, wir haben hier aber auch die ältesten Schreibmaschinen, die man in ganz Wien auftreiben kann. Also auf einer elektrischen kann jeder Depp schreiben. Die schreiben ja von selber. Frau Kucharik? Ja? Guten Morgen, Kriminalpolizei. Ah. Wir haben Sie gestern nicht angetroffen, müssen Ihnen aber unbedingt ein paar Fragen stellen. Wegen der Kleiner, ne? Ja. Ja, kommen Sie weiter. Ich habe meinen Kaffee auf dem Herd. Danke, gern. Sessel kann Ihnen keinen anbieten, den einen dort, den brauche ich selber. Das macht nichts. Frau Kucharik, ja. Wo sind Sie denn gestern am Nachmittag gewesen? In Stammersdorf. Ich bin gleich nach Mittag gefahren vom Wallensteinplatz weg. Mit dem 231er. Mhm. Und was haben Sie denn in Stammersdorf zu tun gehabt? Ich habe meinen Mann besucht. Den besuche ich fast jeden Tag, wenn sich's ausgeht. Na, was macht denn Ihr Mann in Stammersdorf? Laut Zentralmeldeamt ist er in Ihrer Wohnung, also da in der Hartlgossen, gar nicht gemeldet. Warum wohnt er woanders? Der Herbert ist tot. Oh, es tut mir leid. In Stammersdorf ist der Friedhof. Der Herbert ist schon seit 3 Jahren tot. Im September wäre er 79 geworden. Ich besuche ihn fast jeden Tag, wenn es ausgeht. Entschuldigung. Ja, ist nicht so schlimm. Kennen Sie, ich meine, kannten Sie die Frau Kleiner? Freilich, ja, ich kenne ich. Sie hat ja ihre Wohnung neben meiner. Wie soll ich es denn da nicht kennen? Haben Sie sie besser gekannt oder nur so? Oh, besonders viel habe ich wirklich nicht mit ihr zu tun gehabt. Sie hat ja sowieso laufend Besuch gehabt. Von den Gastarbeitern? Ja, das wissen Sie schon. Ja. Dann wissen Sie auch, warum sie immer kommen sind, die Ausländer. Selbstverständlich. Ja, die Miete abliefern. Ja, im Gegenteil. Die sind nur dann gekommen, wenn sie kein Geld gehabt haben, dass sie abliefern hätten können. Die Kleine hat die Jugos die Miete bei ihr abarbeiten lassen. Wenigstens zum Teil. Ja, so war das. Sie meinen, die Frau hat, also ich meine, wie sagen Sie... Sie hat sich also die Miete auch mit, naja, so sagen wir, mit Liebesdiensten bezahlt. Ja, ja, fast jeden Tag waren welche da bei ihr in der Wohnung. Fast jeden Tag. Frau Kucherig, woher wollen Sie denn das alles so genau wissen? Hat die Kleiner Ihnen das selber erzählt? Erzählt nicht. Mit der habe ich doch nichts geredet. Ich habe ja die Wohnung daneben. Das alte Ferkel war nicht einmal leise. Haben Sie die Jugoslawen selber gesehen? Ja, ja. Meine Tür ist immer offen, wenn ich daheim bin. Ich habe nämlich nur das eine Zimmer, verstehen Sie? Eigentlich nur ein halbes Zimmer, ein Kabinett. Das Stiegenhaus ist sozusagen mein Vorzimmer. Können Sie die Besucher wenigstens beschreiben? Ich meine, würden Sie eventuell welche wiedererkennen? Vielleicht, aber das weiß ich nicht bestimmt. Schauen ja alle gleich aus. Und haben sonst noch jemand bei der Kleiner gesehen? Sonst war kaum einmal wer da. Ne? Aus dem Haus niemand? Die Schwab früher, in letzter Zeit nimmer. Den Musikstudent aus dem 2. Stock, den habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Mal gesehen. Und den Architekt aus dem 1. Stock. Ah, den Lustig, meinen Sie? Der ist kein Architekt. Nein. Wie lange wohnen Sie denn schon in dem Zimmer? Ja, seit 1932 wohne ich schon in dem Haus. Mein Mann und ich haben früh im 1. Stock gewohnt. Da herunten bin ich erst seit ein paar Jahren. Ich ziehe bestimmt nicht mehr weg. Können Sie sich erinnern, ob es in dem Haus schon mal irgendwas gegeben hat? Einen Mord, meinen Sie? Na, nicht unbedingt. Na, muss kein Mord sein. Na, nix. Na, was mir im Moment einfällt. Ne? Seit 45 war nix, bestimmt nix. Oh ja, ja, der frühere Besitzer der Papierhandlung im Haus hat sich aufgehängt. 61. Nein, 62 war's. Weil er in Konkurs gegangen ist. Na, jetzt vor. Grüner wird's nimmer. Wissen Sie, Fräulein? Frau Granzer. Entschuldigung, Frau Granzer. Nein, ich wollte nur sagen, der Schramme, müssen Sie wissen, der fährt zwar gern, aber schlecht. Na, wie heute die Leute fahren, die den Führerschein im Autodrom gemacht haben. Wollen Sie selber fahren? Ja, so weit kommt's noch. Was ist denn mit dir? Sonst, wenn ich was sag, rätst dich doch immer aufs Auto aus. Ist was? Was soll sein? Vielleicht hätten wir mit dem Studenten doch noch einmal reden sollen. Oder mit dem Lustig. Für was denn? Alle zwei haben doch gestern gesagt, dass sie die Kleiner nicht besonders kennen. Und trotzdem hat die Kucherig bei ihr in der Wohnung gesehen. Ja, das ist doch ganz normal, dass man sowas sagt, wenn wer umgebracht worden ist. Überhaupt. Der Student und der Lustig sind doch die reinsten Weihnachtsmänner, alle zwei. Ich glaube, unsere Probleme fangen mit den Jugoslawen an, wirst sehen. Vielleicht geht es sogar ganz leicht. Die meisten werden auf jeden Fall nicht daheim sein. Außer den Frauen und den 100 Kindern. Na, ein paar sind immer zu Hause. Ja, ein bisschen krankheitlich, Herr Chef. Außerdem arbeiten fast alle in 2 Firmen, ganz in der Nähe. Das eine ist das Armaturenwerk Belisch und das andere so eine Zellstoffbude. Da finden wir sie dann auf jeden Fall auf einen Haufen. Die Aufräumefrau schaut übrigens gar nicht schlecht aus. Ja, was sagst du? Ja, für eine Jugoslawin wirklich nicht. Aber die werden alle schnell alt. Alles, was aus dem Süden kommt, wird rapid alt. Ich möchte fast wetten, dass die auf den Jugoslawenstrich geht. Also wetten möchte ich da. Chef. Ja, was ist denn? Na, wir sind nicht unter uns. Na, was? Meinst vielleicht unseren Gast? Der hält es schon aus. Nicht wahr, Frau Granzer? Aber freilich. Ruhig, Rolfi, ruhig, Fuß. Jetzt halt schon die Goschen. Fuß. Aber Postler. Bringen Sie leicht heute mein Geld? Leider. Nichts ist mit dem Geld. Der Geldbriefträger bringt es Ihnen morgen. Die Anweisung habe ich schon gesehen bei ihm. Sind Sie heute schon fertig? Fertig? Das kann man laut sagen. Heute waren wieder jede Menge Eingeschriebene dabei. Und alle im dritten Stock. War gestern noch was? Hm. Ich meine, gibt's schon was? In den Zeitungen steht ja rein gar nichts. Ja, war ja auch wirklich nichts. Mein Inspektor oder ich glaube ein Kommissär, was weiß ich, war da. Der ist aber nicht lang geblieben. Ein paar Fragen hat er nicht gestellt. Hm. Ein Verhör, ein richtiges Verhör? Das Wort ist um eine Nummer zu groß. Er hat keine besonderen Fragen gestellt. Wollen Sie einen Schnaps? Da ist noch was übrig. Ich hab gestern noch einen Korn aufgemacht. Na, wollen Sie ein Glaserl, Herr Postler? Gern. Ich heiße Lerch. Auch recht. Apropos Postler, sagen Sie mal Postbote ohne O. Das ist ja deppert. Das ist ganz einfach. Briefträger. Also dann. Auf das, was Sie wollen. Wie Sie wollen. Ja, der ist eben noch frisch. Schauen Sie mir nur nicht zu für ins Aquarium. Warum nicht? Na, wegen dem Blick. Den kriege ich noch einen zweiten Stapel, so oder so. Die Tür von der Glenna ist gestern noch versiegelt worden. Mit so weißen Pickerln, wo der Adler drauf ist. Na, die kenne ich aber schon. Von wo? Sie nehme ich genau die gleichen Pickerln, die was meinen Alten seinerzeit auf die Elektrogeräte pickt haben bei der letzten Pfändung. Na, vom Kuckuck, Karet. Das Fenster von der Glenna auf die Straßen hab's natürlich auch zugemacht. Und hat der Kommissär einen Verdacht, eine Spur, wie man so sagt? Nee, das dürfen Sie mich nicht fragen. Ich halte den Herrn Kommissär für ein ziemliches Würstel. Wollen Sie noch einen? Ich sag nicht nein. Nein, passen Sie auf, zum Beispiel die Schwaben. Ja? Die hätte ich doch an seiner Stelle auseinandergenommen, zerlegt, richtig ausgefragt, nicht so zimperlich. Das kann ja nichts werden. Die Schwab ist immerhin jahrelang für die Kleine einkaufen gewesen. Ja, das muss man berücksichtigen. Wenn die Schwab nicht gewusst hat, wo die Alte ihre Sparbücher hat, heiß ich Soferl. Vielleicht hat sie sogar noch einen Schlüssel zur Wohnung. Könnte man gut vorstellen. Und den Verdacht, den sie da haben, den haben sie dem Kommissär mitgeteilt? Woher denn? Der soll sich doch selber plagen. Wird ja auch bezahlt dafür. Soll ihn stoßen? Aha. Freilich, in dem Moment, wo ich einen sicheren Beweis habe, bin ich selbstverständlich auf der nächsten Wachstube. Das zahlt sich ja dann aus. Versteh schon. Ja. Scheiß Gurt. Entweder hast du zu viel Platz oder du wirst quetscht wie das Obst für die Marmelade. Also, kann man ganz genau einstellen. Ja, das ist aber eine Wissenschaft. Krempe. Ja, mit Geduld. Ja, Geduld. Fünf Stunden waren wir jetzt da draußen. Nix ist herausgekommen. Absolut nix. Was heißt nix? Also das ist auch wieder nicht wahr. Erstens sitzen vier Jugoslawen schon im Stadtlauer Kommissariat. Ja, weil sie keine Arbeitserlaubnis haben. Das ist ein sehr bescheidener Erfolg. Na immerhin. Die sollen einmal ordentlich dunsten. Und außerdem haben wir neun Jugoslawen, die gleich zugegeben haben, dass sie öfter bei der Kleina gewesen sind. Regelmäßig kann man sagen. Ab Dienstag allerdings. Da hat keiner mehr dort gewesen sein wollen. Einer von den neuen ist übrigens besonders interessant. Der Milan Bajewitsch. Was ist an dem besonders interessant? Das ist doch der Mann von der Aufräumefrau, die die Kleine entdeckt hat. Verstehen Sie? Na ja, da könnte schon was dran sein. Ist ja gut, dass Ihnen das bei den vielen Namen aufgefallen ist. Übersetzen, Frau Granzer, können Sie ja wirklich glänzend. Also ohne Sie hätten wir, das gebe ich gern zu, gar nichts erreicht, weil von den Hundlingen auf einmal keiner mehr Deutsch können hat. Aber denken muss immer noch ich. Ja, und warum sind wir dann den Bajewitsch nicht gleich richtig angegangen? Was, so mir nix, dir nix? Ja, das wäre ein schöner Plätzchen gewesen. Was sag ich immer? Die richtige Gesprächsbasis muss zuerst da sein. Wenn du also hineinsteigst, ziehst du gleich den Kürzern. Du übrigens, zuerst, wenn wir in der Direktion sind, machst du gleich in die Hadelgassen auf den Weg. Ja. Ich glaube, für den Herrn Bajewitsch werden wir recht schnell die richtige Gesprächsbasis haben. Was machen Sie denn da, Frau Kucherig? Was wollen Sie denn im zweiten Stock? Das ist das erste Mal, dass ich Sie da herum erlebe. Den Blumenstock. Den Blumosus hat mir wer weggetragen, den ich aufs Fensterbrett zum Lichthof hab stehen gehabt. Da herum ist er jedenfalls nicht. Wer wird denn Ihren Zwergerlstock da herauftragen? Weg ist er aber. Noch nie hat mir wer die Blumen vom Gangfenster gestohlen. Muss ja niemand aus unserem Haus gewesen sein. Ach, bestimmt war das wer aus dem Haus. Im dritten Stock schaue ich jetzt auch noch, wenn ich schon herum bin. Da oben brauchen Sie gar nicht schauen. Da wohnen sowieso nur mehr Jugoslawen. Die machen sich nichts aus ihren Blumen. Hexen sie im Salat. Jetzt war ich gerade wieder einer von der Polizei im Haus. Gerade vorhin. Der Herr Kommissär? Ach, der nicht. Aber sein junger Hilfs-Sheriff, der gestern auch schon im Haus gewesen ist. Der ist im Mezzanin fragen gewesen. Bei mir war er nicht. Was hat er denn wollen? Ja, bei mir war er auch nicht. Ich möchte selber wissen, was der wollen hat. Was der wollen hat können. Ich glaube, die erwischen den nie. Wen? Na, den Mörder. Den Mörder von der Glenna. Den Studenten hätten die sich lieber genauer anschauen sollen. Den Musikstudenten, der neben mir die Wohnung hat. Den habe ich auch öfter bei der Glenna unten gesehen. Ich auch, ja. Der ist sehr hilfsbereit, was ich weiß. Er wird ja bei was behilflich gewesen sein. Bei was? Aber Sie haben recht, irgendwie hilfsbereit ist er schon. Sogar der schwangeren Jugoslawin aus dem dritten Stock hat er unlängst die Taschen getragen. Er schaut aber auch selber fast schon aus wie ein Tschusch. Außerdem, die Hilfsbereitschaft gehört bei vielen Kriminellen dazu, zur Tarnung. Der Student gehört ja allein wegen seiner stundenlangen Klavierspülerei weg von da nicht zum Aushalten. Oder bitte, nehmen Sie die Hausmeisterin. Die ist doch erst recht verdächtig. Die hat da immer und überall ihre langen Nasen drinnen. Mir will sie auch immer vorschreiben, wo ich die Blumengeschirren hinstellen soll. Eins ist sicher. Das ist doch nicht normal, dass der Kommissär, der den Mord aufklären soll, so wenig im Haus ist. Die haben noch was entdeckt in der Wohnung. Hm? Zwei Sparbücher mit nicht besonders hohen Einlagen und einen Taschenkalender der Ermordeten. Dass der Kalender der Ermordeten gehört hat, das ist ganz sicher, weil sie selber vorn ihren Namen und ihre Adresse hingeschrieben haben. Ja, also lass uns mal anschauen. Ja. Na, Eintragungen sind da ja auch drin. Ja, aber nur Uhrzeiten bei verschiedenen Tagen. Termine, nichts Genaues. Ja, also im Adressenverzeichnis steht auch nichts. Schlampert wirklich. Na, Moment, was soll denn das da sein? 62 27 86 RP 500.000 35 22 87 AL 900.000 65, 18, 99, MK 700.000. Das erste, das sind sicher Telefonnummern. Ja, wahrscheinlich. Ne? Ich habe festgestellt, wann wem die Nummern gehören. Nein, der Brödel hat nur den Kalender auf den Tisch gelegt. Ja, also dann rufen Sie gleich die Auskunft an und lassen Sie die Inhaber der Telefonnummern ermitteln. Warum rufen Sie nicht gleich selber bei einer der Nummern an? Vielleicht ist das gescheiter. Also nicht tun Sie mir. Das ist vielleicht wirklich gar nicht so blöd. Und die Frau Doktor sollen es übrigens auch noch anrufen. Ja. Bis um vier, wenn möglich. Also, was haben wir da? 6, 2, 2, 7, 8, 6. Ja, hallo? Ja, hier Polizeikommissar Kottan. Ja, wir haben bei der gestern ermordeten Gertrude Glenna einen Taschenkalender sichergestellt, in dem war ihre Telefonnummer notiert. RP ist dabei gestanden. Ah, Sie heißen Robert Buchinger. Ah, no, das ist der. Was? Ja, die Polizei wollten es gerade anrufen. Sie haben erst jetzt in den kurzen. Aha, ja. Ja, ich kenne mich aus, ja. Anlageberater sind Sie. Ah. Und für die Glenna auch, so. Die hat da übrigens 500.000 neben ihrer Telefonnummer hingeschrieben. Was ist denn damit? Hat die so viel Geld gehabt? Etwa in der Höhe haben sie Geld für die Glenna angelegt. Interessant. Und nur 50.000 Schilling auf einem normalen Konto. Sagen Sie, Herr Buchinger, ja, die Frau, die hat noch andere Telefonnummern und sechsstellige Zahlen in ihrem Büchel. Ist es möglich, dass die... Ah, Sie halten das für durchaus möglich. Übrigens, haben Sie vielleicht eine Ahnung, das ist nämlich für uns besonders interessant, wer erbberechtigt ist? Ah, da wissen Sie nichts. Also, Sie glauben, sie hat gar keine Verwandten gehabt? Ja. Ah, ist gut, danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Der Schremser, der soll sich um den Herrn Buchinger und die zwei anderen Telefonnummern kümmern. Ja, und noch was. Er soll auch die anderen zwei fragen, ob die wissen, wer das ganze Vermögen jetzt in die Hände kriegt. Ich warte auf den Schrame, das ist viel wichtiger. Die Frau Doktor dürfen Sie nicht vergessen, es ist gleich 4. Also, ja, danke, das mache ich sofort. Gut dann. Was? Gehen's, ich verstehe Sie so schlecht. Hallo? Ja, jetzt geht's wieder, ja. Also, ganz genaue Todeszeit gibt's nicht. Zwischen 12 und 15 Uhr. Gut ist. Sie haben doch auch den ganzen Tag nur Tratschen im Kopf. Ununterbrochen geht Ihnen die Schnattern. Und Sie, was ist mit Ihnen? Warum ist bei Ihnen den ganzen Tag die Wohnungstür offen? Immerhin bin ich immer noch Hausbesorgerin da. Na, vielleicht nicht mehr lang. Wer sagt das? Was soll denn das schon wieder heißen? Die würde dich nur ärgern und du fällst dir auch noch hinein, mein ganzen Geschäft. Ach, das schau ich, aber der Herr Briefträger ist schon wieder da. Machen Sie leicht ein Wirtshaus auf, Frau Matula. Halten Sie den Mund. Ist der Ihr neuer Aufpasser? Zusätzlich zum Hund? Sie, jetzt holen Sie aber wirklich schnell die Pappen, weil sonst könnten Sie... Nur nicht raviat werden. Wenn Sie schon wieder mit dem Hund drohen? Ein Mord in der Woche reicht vollkommen. Sag mal, was wollen Sie denn damit wieder sagen? Dass ich vielleicht mit dem Tod von der Kleiner was zu tun gehabt hab? Das haben jetzt Sie selber gesagt. Kümmer dich doch nicht um die alte Schrägschraube. Lass in Ruhe. Sie sind ja überhaupt betrunken. Die Uniform müsst man Ihnen auf der Stelle wegnehmen. Jetzt reicht's. Schauen Sie das Weiterkommen. In mein Haus kann ich keinen Wirbel brauchen. Da schaue ich drauf. Erstens stehe in dem Haus da, wo ich will, wann ich will und so lange ich will. Zweitens, wenn Sie angeblich so viel schauen und aufpassen, vielleicht wissen Sie dann auch, wo der Kucharek Ihr Blumosus hinkommen ist, der immer auf dem Fensterbrett zum Hof gestanden ist. Der ist in den Hof übersiedelt, zu den Mülltonnen. Zu den Mistkübeln? Wieso? Also passen Sie auf, ich habe Ihnen 100-mal schon gesagt, dass der Blumosus auf dem Fensterbrett nichts verloren hat. Glauben Sie, red für die Katz. Wo soll ihn denn sonst hinstellen? In mein Kabinett ist kein Platz mehr. Für mich schaffen Sie die Pflanzen auf dem Friedhof. Da sind Sie eh schon fast daheim. Sie sind mir schon genauso betrunken wie ein Postler. Und wann schon? Das geht Sie Ihren Dreck an. Ist halt eine große Kümmerin, die Frau Schwab. Aber bei mir nicht, bei mir nicht. Weil bei mir gibt's nichts zum Kümmern. Die soll sich lieber selber vor der Polizei in Acht nehmen. Ich? Wieso ich? Na, soll mir Angehörigen klopfen. Sie brauchen gar nicht so scheinheilig daherreden. Ich weiß Bescheid. Ja, Sie haben ja vielleicht eine Fantasie. Aus meiner Fantasie kommt es nicht. Die Glenna hat mir doch erzählt, warum sie sich von Ihnen nicht mehr die Einkäufe besorgen hat lassen. Na, warum? Weil sie gestohlen haben. Hab ich nicht. Die Alte hat ja nicht mehr alle beisammen gehabt. Den da müsste sich die Polizei vornehmen. Den da. Tag. Tag. Gehen Sie jetzt Klavier hin? Na, jetzt nicht erst am Abend. Schade, weil ich jetzt gerade im Park gehe. Ja, ganz was anderes. Haben Sie sich schon die Mietenvorschreibung fürs laufende Monat angeschaut? Ich hab den Zins schon längst bezahlt. Meinst du, die Vorschreibung war ja viel zu hoch? Hoch war es wirklich. Natürlich, weil der Haus ja die Reparaturkosten vom Mai noch einmal dazugerechnet hat. Das glaube ich nicht. Mir ist es egal. Ich zahle sowieso keinen Zins. Der Herr hat aber recht. Er war ja wirklich... hoch der Zins dieses Mal. Ich habe sogar vom hilflosen Zuschuss was hernehmen müssen. Wir sollten anrufen beim Hausherrn und eine sofortige Neuberechnung verlangen. Das geht ja nicht. Ja, was geht da nicht? Was soll denn da nicht gehen? Den Hausherrn anrufen. Den Hausherrn kann man nicht anrufen, so einfach. Wo denken Sie denn hin, wenn Sie die Kündigung kriegen? Na, gehen Sie bitte. Der kann doch gar niemand kündigen. Aber... ich könnte ja vielleicht im Namen der Mieter vom ganzen Haus anrufen. Ja, aber meinen Namen lassen Sie weg. Das bitte mal aus. Also dann zahlen Sie halt weiter viel mehr, als Sie müssten. Wenn der Hausherr erst einmal überlauert hat, dass das einmal gut geht, macht das immer wieder. Na, also ich rufe auf jeden Fall an. Auf Wiederschauen. In meinen Namen nicht. Aber ja. Der wird schon noch sehen. Der wird schon noch aufwachen. Der kriegt als Erster die Kündigung. Und wer weiß, was der dem Hausherrn erzählt. Das wird schon seine Richtigkeit haben mit der Zinsvorschreibung. Sie wohnen doch in einer Mieterschutzwohnung. Wie wollen sie denn da die Kündigung kriegen? Vor was haben sie denn Angst? Ich werde schon noch reden mit dem Hausherrn. Wenn er das nächste Mal im Haus ist, werde ich... Ja, natürlich, hinten hinein werden sie ihn wieder kriechen. Glaubst du, das nutzt was? Und ich beschwere mich bei der Gelegenheit gleich über Sie. Seit 20 Jahren habe ich die Blumen auf dem Fensterbrettel zum Hof stehen. Wenn der Herbert noch lebend ist, könnten sie nicht so frech sein. Die nächsten 20 Jahre bleibt das Fensterbrett eben leer. Sie sind sowieso nur Staubfänger, Ihre Blumen. Gehen Sie lieber öfter in den Park und kaufen Sie Ihnen ein Spray mit Waldluft. Na, ich sehe schon. Ich werde ihm lieber einen Brief schreiben, dem Hausherrn. Du nicht wegen dem Zins. Ich verlang, dass eine andere Hausmeisterin herkommt. Ja, beschweren Sie dann ruhig. Aber beim Salzamt, Sie Urschl. Mir scheint, da ist die Falsche umgebracht worden. Wie können Sie denn sowas zur Frau Kucharik sagen? Sie hat er auch vergessen. Wer? Der Mörder. Geh, komm jetzt. Trink mir nur ein Stammbörl. Hast eh recht. Für was rege ich mich auf wegen der Bagage? So ein Gefrast, ein widerliches. Wirklich wahr. Also, was war in der Hartlgassen? Tja, Sie haben recht gehabt, Chef. Die Bajewitsch ist schon um 2 im Haus gesehen worden. Also das könnte jetzt wirklich passen. Die Ärztin sagt, zwischen 12 und 3 ist die Kleine erstochen worden. In der Arbeit war der Mann von der Bajewitsch und 2 andere Jugoslawen am Dienstag auch nicht. Ja, dann können wir jetzt zum Raten anfangen, wer es war. Entweder die Bajewitsch oder der Bajewitsch. Das wird kein besonderes Problem mehr sein. Jetzt geht's bestimmt ruckzuck. Am ehesten glaube ich noch, dass der Bajewitsch die Pensionistin erstochen hat. Na, seine Frau wird um 2 die tote Kleine entdeckt haben. Das zweite Mal, um 3:30, ist wahrscheinlich gekommen, um aus der Wohnung irgendwas mitgehen zu lassen. Ja, ich weiß nicht. Es könnte doch auch sehr gut sie gewesen sein. Eifersucht? Na, die meisten Morde geschehen aus Eifersucht. Wer sagt denn sowas? Von mir ist das nicht. Na, tust du nicht Fernsehen? Selten. Ausgesprochen selten. Das hab ich gesagt. Als Mann des Monats. Oh, hören Sie lieber auf. Er traut sich diese Woche nicht einmal den Lift in der Direktion benutzen, weil jeder gleich Bemerkungen macht. Er schenkt sich sogar den Kaffee in der Kantine. Also, ob Eifersucht oder nicht, mir ist gleich, wenn wir von den 2 nachher mitnehmen. Und die wäre sowieso gleich umfallen. Also, lang haben wir ja wirklich nicht gebraucht. 2 Tage und die Sache ist erledigt. Na, der Pilch kann froh sein, dass er mich hat. Bevor der aus der Schweiz zurück ist, ist der Fall schon fix und fertig beim Staatsanwalt. Ja, der Papa Kottan hat das wieder im Handumdrehen geschupft. Grün ist. Was winselt denn der Hund so? Der will in den Hof. Der vertragt es genauso wenig wie ich, wenn die Wohnungstür zu ist. Dann mach's wieder auf. Die 2 toten Vögel werden ja inzwischen weg sein. Na da, na geh, marsch. Herr Rolfi, marsch. Wenn die Kucharik merkt, dass der Hund draußen im Hof ist, wo auch ihr Blumenstock ist, kriegt er einen Anfall. Geh, du bist ein Deppert. Mein Hund ist doch kein Vegetarier. Hast du gesehen? Den jungen, schlanken. Und? Der ist auch von der Polizei. Bist sicher? Gestern war er nicht da, aber früher war der Schame im Haus, wegen ganz was anderes. Mir scheint, er ist im Stock oben beim Lustig. Den kenne ich nicht. Du hast auch nichts versammt. Der heißt zwar Lustig, rennt aber den ganzen Tag mit einem Gesicht herum, es wird er jeden Moment los sein. Da heiße ich schon lieber Lerch. Also? Also. Du schaust zwar nicht aus, als könntest jeden Moment anfangen zum Heulen. Du fährst jetzt einen Blick wie ein Kaninchen. Kaninchen haben sicher schöne Augen. Na, ich weiß nicht. Guten Tag. Grüß Gott. Sie wünschen? Bin ich hier richtig bei Herrn Lustig? Ja, da sind Sie richtig. Was ist denn? Ich komme von der Polizei. Schon wieder von der Polizei? Hört das nicht auf? Es war doch gestern erst ein Kommissär hier. Um die Angelegenheit handelt sich noch immer. Sind Sie nicht weiterkommen? Das kann man nicht sagen. Darf ich weiterkommen? Bitte. Also eine Frage. Gehört Ihnen die Telefonnummer 3522 87? Ja, das ist meine, privat, hier im Haus. Das steht aber in jedem Telefonbuch. Das ist keineswegs geheim. Es steht aber auch da drinnen. Was ist das? Ein Kalender. Und der Kalender hat der ermordeten Gertrude Glenner gehört. Kennen Sie das Büchel? Nein. Richtig, Sie haben ja mit der Glenner praktisch nichts zu tun gehabt. Das haben Sie gestern eh dem Kommissar gesagt. Ja, eben. Sie stehen aber drinnen im Kalender. Das heißt, Ihre Telefonnummer steht da, 35 22 87. AL steht daneben, also Alois Lustig. Und dann steht da noch 900.000. Sie sind doch Vermögensberater oder sowas Ähnliches. Ja, sowas Ähnliches. Warum haben Sie denn dem Kommissär nicht gesagt, dass Sie für die Glenner gearbeitet haben? Ja, ich wollte... Was wollten Sie? Was ist mit den 900.000 Schilling? Wo sind die? Können Sie mir Unterlagen zeigen? Wie kommen Sie denn auf 900.000 Schilling? Das sind ja Fantasiezahlen. Da steht alles da. Die Frau Glenner hat alles aufgeschrieben. Ja, die kann ja viel aufgeschrieben haben. Kennen Sie einen Herrn Robert Puchinger? Ja, vom Hören. Das ist ein Kollege von Ihnen, Vermögensberatung. Der steht auch da drinnen, der hat uns den Betrag, der bei seiner Telefonnummer gestanden ist, bereits bestätigt. Also her jetzt mit den Unterlagen. Ich habe keine Unterlagen. Ist weg? Das Geld? Alles weg. Und Sie waren auch gestern unten bei der Glenner? In Ihrer Wohnung? Ja. Um 12. Ich hab mir gedacht, das hat mich niemand gesehen. Ich habe ja oben gewartet, bis der Jugoslaw, der bei ihr in der Wohnung war, weggegangen ist. Dann bin ich zu ihr. Sie wollte sich die Unterlagen anschauen. Wie ich? Ich wollte ihr erklären, aber auf einmal... Was? Auf einmal? Auf einmal... wollte sie zärtlich werden. Weiter? Die war gar nicht ganz anzogen, nur so im Schlafrock. Weil der Jugoslaw gerade gegangen ist. Die Frau war 60. 59. Der Schraubenzieher ist auf der Kredenz gelegen. Sie geben es also zu? Ja. Ja. Ich habe eh alles abgesucht nachher. Und alles mitgenommen, was beweisen hätte können, dass ich für die Glenner tätig war. Den Kalender habe ich nicht gesehen. Der war versteckt. Versteckt. Das schaut der Schlampen ähnlich. Wollen Sie sich umziehen? Nicht notwendig. Du schau, da kommt der Polizist mit Herrn Lustig. Handschellen? Jetzt wäre ich verrückt. Also die Polizei ist mir scheint schon ganz vertrottelt. Alles könnte ich verstehen. Aber was ausgerechnet der Lustig verbrochen haben soll? Vielleicht ist er der Mörder. Also ich bin nicht. Der ist doch ein perfektes Waserl. Doch, die Glaseln sind schon wieder nachgefüllt. Also die nächste Flasche bringst aber du mit. Mit Vergnügen. Prost. Prost. Ja, na, komm her. Na, setz dich auf meine Knie. Also jetzt spinnst wirklich. Soll ich das bisschen, was ich an Alimenten krieg, auch noch verlieren? Machst halt die Tür zu. Und der Hund? Der ist ja gern draußen. Eine Stunde schon wieder um. Ja. Und es ist doch ein Problem worden. Also viel Geduld habe ich jetzt nicht mehr. Bring's wieder herein, alle zwei. Ja, sofort. Bajewitsch, hereinkommen. Nein, los, los. Also, stellt euch auf da, alle zwei. Jetzt reden wir einmal gescheit. Kapiert? Wir wissen doch, dass du Deutsch kannst, aus der Firma. Es nutzt nichts, was du jetzt deppert stößt. Du müssen nicht sein mit mir, Polako. Also müssen nicht. Außerdem nix du, verstehst? Ich immer noch sie für dich. Bonimä? Du, und jetzt red Deutsch, aber schnell. Wann warst gestern bei der Ermordeten in der Wohnung? Du warst doch dort. Ja, um 11 Uhr. Und was war da? Nix. Nix du, fang nicht schon wieder an. Da war immer dasselbe. Was dasselbe? Sie wissen doch. Also gut, das wissen wir. Aber nachher? Kurz vor Mittag. Ja, ich geh wieder weg. Und die Kleiner? Die war natürlich pumperlgesund. Ich habe nichts gemacht. Ja, nichts gemacht, nichts gemacht, du nichts gemacht, Frau nichts gemacht. Was der Heilige Geist? Ja, das ist mit dir jetzt. Hast du es überlegt? Gibst dir zu, dass du schon um 2 in der Wohnung warst. Bist du ja gesehen worden? Ich war in Wohnung. Du hast die tote Kenner entdeckt, nicht? Ja, ich habe meinen Mann gesucht. Warum? Haben Sie geglaubt, dass er die Kleine erstochen hat? Ich habe das geglaubt. Und warum bist du um 15.30 Uhr noch einmal in die Wohnung? Also, was ist? Ne? Fällt dir nichts ein? Verstehst nichts mehr? Warum du noch einmal in der Wohnung warst, will ich wissen. Adoptieren hat's was wollen, das ist doch eh klar. Adoptieren? Das versteht's wahrscheinlich wirklich nicht. Na, mitgenommen, hm? Jetzt macht's den Mund überhaupt nicht mehr auf. Und dann fahren wir eben sofort in die Direktion. Wir nehmen's alle zwei mit. Stur können wir die nicht kommen. Ja, herein. Tag. Für den Kommissar Kotan. Ja? Ein Telefongespräch. Bei mir und im Lokal. Danke, ich komm schon. Kotan? Ja, hier ist Schremser. Ich hab ihn, ich meine, wir haben ihn. Er hat alles zugegeben, ein Geständnis habe ich auch schon. Von wem? Wer hat was gestanden? Der Mann heißt Lustig. Ja, was ist? Alois Lustig. Ja, den kenne ich. Ja, der war der zweite auf der Liste im Kalender. Der hat übrigens im Haus Hartlgasse 16a gewohnt. Anlageberater ist er. Ja, das weiß ich eh, aber ich habe mit ihm geredet. Also jedenfalls, der hat sofort alles zugegeben, weil ich die Unterlagen von seinen Anlagen für die Glenna anschauen wollte. Alles unterschlagen? Alles. Wir fahren gleich retour. Erledigt. Was ist erledigt? Der Schremser hat schon ein Geständnis. Hm? Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Zumindest nicht gern. Ich erklär's dir gleich. Ja, und was ist mit unseren Jugoslawen? Die Frau kommt mit. Warum? Diebstahl. Oder versuchter Diebstahl. Tja, aufgeklärt ist der Fall, ja. Naja, also besser als nicht aufgeklärt, ne? Blödsinn. Pass lieber auf. Au! Habst du das jetzt gesehen? Der schert da einfach aus ohne Blinken. Einmal nicht angeschnallt, schon hau ich mir die Birne. Entschuldigen Sie. Der fährt ja wirklich wie ein Windhund erst. Da gib Gas. Ja. Bei der Ampel da vorne davor hin neben den Wagen. Ist eh rot. Stell dich nur direkt neben ihn hin. Christ. Press Fenster runter. Du Trottel! Jetzt kannst du wieder hinaufdrehen. Grün ist. Sie hörten Kotan ermittelt, Kriminalhörspiel von Helmut Zinker. Die Personen und ihre Sprecher waren Adolf Kotan, Rudolf Rösner, Schrammel, Kurt Tischi, Frau Matula, Ernie Mangold, Frau Schwab, Helly Servi, Frau Kucharik, Bibiane Zeller, Lerch, Erwin Strahl und viele andere. Regie Georg Madea. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem österreichischen Rundfunk. Am kommenden Mittwoch steht ein neuer ARD-Radio-Tatort auf unserem Programm. Seltene Erden von Wolfgang Zander am 8. Juli um 20.03 Uhr hier in Bayern 2. Weitere Informationen zu unserem Programm und den Hörspielpool mit zahlreichen Stücken zum Herunterladen finden Sie im Internet unter bayern2.de. Der König träumt von ihm. Die Unterredung ist zu Ende. Hörspielpool. Jede Zeit ist Hörspielzeit. BR-Produktionen zum Herunterladen unter bayern2.de. Hey, mach doch die Augen auf. Es ist schon lange hell. Thank you. Nach den 21 Uhr Nachrichten geht es im Dossier Politik um Griechenlands Dauertragödie, Abgründe und Hoffnungen.